wir glauben, Gott ist Herr der Zeiten und der Welten. Soll dieses Wort in unserem Leben nicht mehr gelten. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, erbarme dich. Wir singen, Ehre sei dir, Gott, Herr in der Höhle, und sehen dich im Brudern nicht mehr in der Nähe. Christ, erbarme dich, Christ, erbarme dich, erbarme dich. Wir sagen, Jesus ist der Bruder aller Menschen. Vergessen es jedoch im Streiten und im Kämpfen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.